Ich weiß noch, früher wurde ja in der knappen Zeit, machten sie ja aus Zichorienkaffee, kennst du das? Ist das, ich glaube, das ist, ja, ist die Pflanze noch? Chicorée. Wegwarte, ist das nicht auch die Pflanze? Ja, jedenfalls, also das wurde dann geröstet, das hatte wohl so den Geschmack wohl. Seligs Kornkaffee gab es ja auch, da wurde Korn gebrannt wohl.